Herzlich willkommen zu Creamspeak. Heute mit dem Thema Coligo Ergo Sum. Ich sammle, also bin ich. Und ich kann auch schon mal genau sagen, was ich nicht sammle. Und zwar Pokémon Go. Weil ich immer noch nicht dazu gekommen bin. Ich habe die App sogar auf meinem Handy installiert. Aber ich habe es irgendwie 2 Tage vergeblich versucht, mich anzumelden, weil die Server überlastet waren. Und da habe ich es irgendwann aufgegeben. Und jetzt habe ich das Wochenende irgendwie zu viel zu tun gehabt. Und jetzt bin ich langsam, schäme ich mich zu sehr, jetzt noch anzufangen, weil alle schon Level 38 sind und irgendwie einen Garados haben oder so einen Scheiß. Und deswegen... Ich werde irgendwann, wenn der erste Hype abgeklungen ist, werde ich wahrscheinlich dann heimlich damit anfangen und dann and then I'm gonna catch them all. Ich glaube, ich werde auch auf der Second Pokémon Wave mitsurfen. Ich habe auch viel zu spät angefangen. Meine Freundin ist fleißig am Sammeln und ich bin ja wirklich Pokémon-Fan erster Stunde. Ich hatte ja das total. Erste Spiel auf dem Gameboy. Was mich nur so stört, ist einmal das Kampfsystem, habe ich mir angeguckt, mit dem Rüberschieben, was so nach Fruit Ninja oder was das Spiel genau heißt. Das sieht ein bisschen danach aus. Ist es so und, Candy Crush oder? Genau, und dann habe ich natürlich auch das Problem mit den Servern. Also immer, wenn ich es mal versucht habe, hat es nicht geklappt. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon eine Ratte und einen Vogel gefangen. Nice. Und die gab es uns aber vorher schon mit dem Mülheim. Mit dem Mülheim-Disc gesehen. Das fand ich genau. Fand ich so ist schön. Es nämlich. Und ich bin jetzt auch gespannt, ob es hier noch irgendwie Besseres gibt. Ich habe mir ja sagen lassen, dass bei dir um die Ecke am Mediapark in Köln, ja, dass da das Hauptquartier der seltenen Pokémon ist. Echt wirklich? Ja, ich würde auch gerne. Da laufen auch immer so super viele Hasen rum. Also ich wette, da gibt es bestimmt Evolis oder so einen Scheiß. Da haben die sich bestimmt was überlegt. Ich finde es auch gut, dass wir langsam aber sicher so Folge für Folge einfach immer genauer disclosen, wo wir eigentlich wohnen. Dass ja, dann auch genau. Irgendwann. Irgendwann gehen wir es einfach direkt raus und unsere ganzen Kritiker können dann direkt. Genau, also dann haben die, müssen die Messerstecher uns nicht mehr auf Twitter angreifen, unsere zahlreichen Hater, sondern können das dann direkt vor Ort machen. Aber zurück zu Pokémon Go und Mediapark. Ja. Ich habe mir nämlich überlegt, ist das eigentlich so? Ganz kurz, soll ich vielleicht kurz mal vorweg, erstmal muss ich dich regelmäßig unterbrechen am jedem Anfang der Sendung, das gehört, ist Tradition. Ganz kurz vorweg wollte ich vielleicht nochmal sagen, wir haben uns ein bisschen bewusst entschlossen, die quasi den Elephant in the Room, die ganz offensichtlichen traurigen und weltbewegenden Themen, die wir jetzt die letzten paar Tage hatten, nämlich halt den Anschlag oder beziehungsweise Anschlag oder nicht Anschlag, diese Schreckensfahrt in Nizza und den versuchten Militärputsch in der Türkei, dass wir die, weil es doch irgendwie alles ein bisschen heavy ist, das auf einmal zu machen, dass wir die vielleicht erstmal außen vor lassen oder sagen wir nur am Rande behandeln und dann vielleicht dafür nur nochmal eine Sondersendung machen oder so, weil das irgendwie, keine Ahnung, es ist Montag und also wenn ihr das hört, ist es Montag oder vielleicht auch nicht und es ist auf jeden Fall mitten in der Woche und ja, also ne, wir hatten jetzt irgendwie das Dicke in den Medien und jetzt erstmal wieder Yay, Pokémon! Ihr merkt schon, dass der Max sich da gerade einen dick zusammenstammelt, denn das Thema ist es immer ganz dünnes Eis, auf das man sich begibt und das Zweite ist, dass wir doch wirklich emotional relativ involviert waren. Wir haben die letzten Tage wirklich mit tauben Köpfen hier gesessen und uns gewundert, was da draußen in der Welt so passiert und deswegen machen wir jetzt ja auch einen kleinen Cut. Und widmen uns jetzt wieder den lustigeren und leichteren Dingen auf dieser Welt, nämlich dem Sammeln von Dingen und Gegenständen oder Erlebnissen. Coligo Ergo Sum. Ich sammle, also bin ich, ist unser Thema heute. Ich kann an dieser Stelle vielleicht sogar mal was beitragen, was ich tatsächlich gesammelt habe seit der letzten Sendung. Also sind ja lange jetzt 2 Wochen dazwischen. Und zwar habe ich meine Krombacher Radler Bilderkollektion, die von mir den Abziehbildchen von den Radlerflaschen. Gelegenheitsalkoholiker, wie ich bin, habe ich die ausgebaut von einem Steinbockbild auf 4 und da ist jetzt noch so eine Ziege, ich weiß gar nicht mal, ob es eine Ziege ist, es sieht ein bisschen aus wie so eine Ziege, aber es könnte auch so eine Mischung aus Ziege und Antilope sein, ich weiß nicht, ich war immer nicht sehr gut in Biologie, ein Frosch und so ein Vogel, aber ich weiß auch nicht, was das für eine Vogelart ist, auf jeden Fall machen die sich sehr gut bei mir auf dem Schreibtisch und ich werde auch nochmal ausführliche Bilder dazu posten, dann können die Taxonomie-Profis bei uns können das dann bestimmen, was das für Tierarten sind. Ich fand bei dem ganzen Sammeln, jetzt auch bei dieser Sammelgeschichte, ich fand schon immer die Faszination von Leuten, die sammeln, größer als die Faszination des Sammelns selber. Also ich fand es immer schon sehr faszinierend, wenn Leute sich motiviert haben, eine Sammlung aufzubauen und Zeit, Energie und Geld da reinzustecken. Und genauso wie bei Pokémon. Ich meine, das ist ja auch ein Sammeltrieb, der da angesprochen wird. Und genau, und was ich eben noch fragen wollte, ist nämlich, weiß irgendjemand, ob die Firma, die das Ganze jetzt rausgebracht hat, es steht ja jetzt nicht Nintendo drauf, wenn man die App startet, ob Niantic. Die tatsächlich Geld dafür nimmt, dass man sich als Geschäftstreibender sagt, okay, ich möchte ganz gern, dass hier besondere Pokémons oder ein Pokémon-Stop oder was ähnliches hinkommt oder eine Arena. Mit Sicherheit. Also ich habe, ich weiß nicht, ob es jetzt schon so ist, aber ich denke, das ist auf jeden Fall so ein bisschen Teil des Modells wahrscheinlich, was irgendwie dahinter steckt. Die werden ja auch blöd, wenn sie das nicht machen, ne? Ja, eben. Und da das ganze Free-to-Play ist, irgendwie muss ja auch Geld reinkommen. Und das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht kannst du ja irgendwer mal schreiben und ein bisschen den Aluhut aufsetzen und nach einer bösen Verschwörungstheorie für dieses Thema suchen. Das interessiert mich nämlich. Aber ich glaube, damit ist unser Pokémon Go-Blog auch schon abgearbeitet. Ja, aber ich habe mit dem Schlussfazit, Ahnung, wir haben es nicht gespielt. Wir können gerne über Pokémon Blau oder Rot reden auf dem Game Boy Color. Da kann ich einige sehr substanzielle Beiträge zu machen, zu leisten. Hast du denn irgendwas anderes schon mal in deinem Leben gesammelt? Ja, jetzt wo du es nämlich gerade erzählt hast, was ich immer, also erstens, mir geht es genauso wie du, ich hatte auch nie irgendwie die Muße wirklich oder auch das Durchhaltevermögen, so eine Sammlung wirklich auf längere Zeit irgendwie auszubauen und daran festzuhalten und so, also zumindest nicht so eine Sammlung im klassischen Sinne, aber was ich tatsächlich als Kind das totale Werbeopfer war, aber wie wahrscheinlich jedes Kind auch, weil darauf ist es ja ausgelegt, war bei diesen Kellogg's-Dingern. Die hatten ja immer so Sammelaktionen. Da gab es mal so, das war aber zu meiner Zeit, waren das vor allen Dingen diese 3D-Karten. Das waren so Wackelbild, so eine Mischung aus Quartett und Wackelbildern oder sowas, aber halt mit diesem 3D-Effekt, wo das so ein bisschen 3D-mäßig halt war, keine Ahnung. Da, wo es so viel Spaß gemacht hat, mit dem Fingernagel drüber zu kratzen. Ja, genau. So DJ-School. So. Richtig. Und, es gab auf jeden Fall da mal so ein Dinosaurier-Ding. Und ein Herr-der-Ringe-Ding gab es auch. Das war, als die Herr-der-Ringe-Filme gemacht wurden, so was, Jahrtausendwende um den Dreh muss das ja, glaube ich, gewesen sein. Als das losging, haben die halt so Quartett-Sammelkarten gemacht und dann haben die halt so irgendwelche arbiträren Eigenschaften, mit denen du dir dann battlen kannst, so, ne? Power und Magie und was weiß ich, irgendwie so ein Kram. Also so wie Trumpf, nur dass es sehr, sehr lange dauert, bis man das Deck voll hat, ein paar Jahre. Ja, und dann halt, ich war eh in diesem Obvious, dann in diesem ganzen Pokémon-Karten war bei uns das Ding, Digimon sogar auch ein bisschen, aber das war schon fast nicht mehr Das war nach meiner Zeit. Das habe ich auch nie verstanden, wie Digimon, Kogos, wie daraus gab's was wurde. Oh, ich habe was gesammelt, fällt mir gerade ein. Pox, kennst du noch Pox? Also POG. Meinst du diese Smallpox, diese Krankheit, die immer richtig, Kinder genau. Wir haben Sammlungen als Carrier gesammelt, wenn wir geimpft waren und sind dann immer in die Kindergärten von armen Leuten gegangen und haben denen in den Mund gespuckt. Nein, ich meine POX, das waren so ein bisschen größer als 5 Mark, so wie Kirchenobladen, aus Pappe, ja, so kleine Scheiben. Und dann hat man die aufeinander gelegt und mit irgend so einem harten Plastikpock dann da drauf geworfen. Und was runterfiel, durfte man selber behalten. Doch, irgendwie sowas. Ja, stimmt. Ja, ja. Und dieses Spielsystem war so unausgegoren. Das war grauenhaft. Es hat kein bisschen Spaß gemacht, Pocks zu spielen. Es hat Spaß gemacht, die zu sammeln. Das war auch ganz verrückt. Das kam auch irgendwie, das war dann noch irgendwann weg, dieser Hype. Ja, und keiner hat mehr drüber geredet. Das war aber auch eh so ein Ding. Also gerade zum Beispiel bei diesen Pokémon-Karten. Ich glaube, das ist aber so ein bisschen sogar das Klischee, weil das war einfach für so fucking Grundschüler einfach viel zu kompliziert, das Spiel. Und wir haben halt immer nur gesammelt oder halt so ein paar ganz krasse Typen haben es mal versucht, da mal so ein Battle zu machen. Aber halt keiner hat eigentlich wirklich die Regeln verstanden. Und deswegen, wir waren alles so dumm. Aber das ist ja, da gab es ja auf jeden Fall ein höheres System System, das sich jemand wirklich mühselig ausgedacht hat. Aber bei Pogs, ja, auch allein die Pogs waren da noch so, das war diese Pappmünzen, diese Papp-Pogs, die wurden irgendwann so ausgeleiert, dass man die gar nicht mehr übereinander legen konnte und die von alleine umgefallen sind. Und dann sollte man da draufhauen. Also das war wirklich Ja, das hat zum Beispiel bei, das war tatsächlich von der Spielbarkeit her irgendwie in meiner Zeit bei diesen Gogos am besten funktioniert. Weil die waren halt so, das waren also Plastikstücke quasi und da konntest du halt mit, mit Würfeln. Auch. Also diese Hauptspielart war sogar, das irgendwie gegen die Wand zu schnippen oder diese Bowling-mäßig genauso wie früher Münzen würfeln, wie die ja, Arme irgendwie so, aber wir haben das tatsächlich eigentlich immer, wir haben das tatsächlich eigentlich immer gewürfelt. Also wie Würfel und dann. Und dann gab es halt irgendwie verschiedene, wenn die irgendwie auf dem Bauch landeten, war es eine 0 und wenn die auf dem Rücken landet, war es eine 1 und auf der Seite war es eine 2 und stehend war es eine 5 und irgendwie auf dem Kopf stehend war eine 8 oder sowas. So ganz komische Skalen gab es da. Ich glaube, da hatte auch jede Grundschule oder sowas hatte so eine andere Skala, wie man das rechnet. Aber das Geile, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wir hatten irgendwie, wir haben so eine Morph-Welt uns zusammen fantasiert aus diesem Pokémon-Konzept, was wir halt vom Gameboy kannten und diesen Gogos und wir waren echt fest davon überzeugt, dass man die quasi trainieren kann, diese Gogos. Wenn du halt, also mehr oder weniger geht es ja eigentlich quasi nur darum, dass du ja wirklich, wenn du ein Ding hast, die waren ja alle verschieden geformt, dass du da so eine gewisse Wurftechnik rausfindest, mit der du das irgendwie in die Position geworfen kriegst, aber wir haben das halt immer als bezeichnet, dass wir die trainieren sozusagen. Du warst aber auch auf so einer Schule für ganz besondere Kinder, ich war oder? Auf einer Schule für ganz besondere Kinder. Die wirklich von den Eltern zur Schule gebracht wurden und die Eltern sind dann auch da geblieben, um zu gucken, dass die Kinder nicht ihre Gox essen. Und hat sie nicht verschlucken, genau. Weil der Max ständig mit Gox in den Nasennebenhöhlen nach Hause kam. Und deswegen sieht er auch heute so komisch aus und atmet so schlecht, nur durch den Mund. Nein, wir waren einfach sehr fantasievoll und sehr naiv und haben uns das nicht von so miese, diese Zyniker wie Maschu, die... Von diesen Miesepetern auf den Regelschulen kaputt machen lassen. Genau, die schon in der zweiten Klasse irgendwie von der Öl- und Finanzkrisen und Terrorismus gelernt haben, haben wir einfach unsere Gogos gewirkt und wir haben die trainiert und wir haben, die hatten dann auch mehr Wert, wenn du die weiter vertauscht hast. Und dann sagt mir immer, der ist aber sehr gut trainiert, den ich hier hab, denn den kannst du nicht einfach so, kannst du nicht unter Wert vertauschen. Und ich stelle mir dann vor, dass du da saßt mit deinen Freunden und hinter der Glasscheibe vom Klassenraum standen deine Eltern Schulter an Schulter und haben langsam geweint. Während so der Psychologe, der dir gerade die Studie durchführt, einfach so an allen Testergebnissen einfach so ein Negativkreuzchen. Genau, und dann saßen die Kids auf dem Boden und haben erklärt, wie sie ihre Gogos trainieren und er guckt nur aus dem Fenster und schüttelt langsam den Kopf, während die Eltern sich draußen abwenden und gehen. Ja, und jetzt sind wir 2016. Kannst du mal sehen, wo uns das hingebracht hat. 2016, semi-erfolgreiche, unerfolgreiche Podcaster. Ich habe aber auch Magic-Karten gesammelt. Ich glaube, das war so der Vorläufer für das, was dann später die Pokémon-Karten waren. Ja, das hatten die großen Kids bei uns damals. Genau. Und ich weiß noch, ich habe die damals, mein erstes Deck oder mein erster Schlag an Karten, den habe ich von einem älteren Saxophonschüler bekommen. Ich habe nämlich früher in Gegenleistung, weil ich immer am Schulhof zweimal einen runtergeholt habe. Nein. Und ich habe. Du hältst es auch nicht aus, 5 Minuten ohne so einen richtigen Dirty Joke rauszuhauen, ne? Das geht nicht. Das ist, weil ich halt auch auf so einer ganz besonderen Schule war, wo wir angefasst wurden. Ah, darauf muss ich erstmal jetzt schön türkisch Pfeffer essen hier. Ja, richtig. Mm. Gemacht und, mit dem Leid des türkischen Volks. So, okay, jetzt war ich auch mal inkorrekt. Jetzt bitte weitermachen. Und diese Magic-Karten habe ich für ganz wenig Geld dann zusammengekauft. Und ich habe die irgendwann für wahnsinnig viel Geld verkauft, als ich dann selber 14, 15 war und gedacht habe, die liegen noch da. Und so richtig schäbig auf dem Schulhof verkauft. Also echt, mit so einem Trenchcoat. Und ich hatte die dann in der Seite und dann, hey kid, wanna buy some Magic Cards? Achso, nee, wie du bist dann später als Typ auf die Schulhöfe gegangen. Ja, ich war ja mit 14 zum Glück noch selber auf der Schule. Und ich glaube, also, ich habe 800, 900 Euro habe ich damit verdient. Was? Und das dachte mir auch erst was, aber später habe ich dann leider gelesen, dass ich wahrscheinlich damit an die 2.000, 3.000 Euro hätte machen können. Und indem du es an Grundschüler verkaufst. In was für einen Grundschüler, warst du genau. Unterwegs? Hätte ich die einfach ein bisschen mehr rangenommen und der Fresenius Grundschule Blankenese oder? Nee, ich war dann später auf dem Bodelschwing-Gymnasium in Herchen. Das war eigentlich eine relativ gute Schule und die Karten habe ich wirklich für einen guten Preis verkauft. Also ich habe da, ne, wie gesagt, ich bin derjenige, ich betrüge mich hiermit selber mit den Karten. Und, naja, hätte ich mir jetzt auch so zurechtgelegt. Also eigentlich hast du deinen ganzen Lebensunterhalt bis zum 25. Lebensjahr nur damit verdient, mit Magic-Karten Grundschüler abzuziehen. Genau, und Magic-Karten verkaufen. Ich habe zum Teil auch mit Magic-Karten bezahlt. Und so, ja. Aber also das deine Spiel, Heroinabhängigkeit vielleicht. Richtig, genau. Und ich habe mit den Magic-Karten auch immer meine Schore geklöppelt und direkt von der Magic-Karte geraucht. Aber ich glaube, Danach gab es eine große Leere in meinem Leben, was das Sammeln angeht. Und unser Thema, ich sammle, also bin ich, deutet ja auch schon so ein klein bisschen darauf hin, dass man sich mit dem Sammeln so auch ein klein bisschen Identität schafft. Und es geht ja manchmal noch schon wieder so Gedanken gemacht, ne? Guck mal, siehst du mal, wie happy der wieder ist hier. Alles ganz spontan. Ja, jetzt umso weiter die ganze Gewalt in der Türkei-Debatte nach hinten rückt und Max ist eventuell geistig behindert in den Vordergrund rückt, geht's mir schon viel, viel besser, glaub mir. Siehst du, sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Ja. Ich möchte auch kurz auf dieses Jauchzen hinweisen, das der Max gerade gemacht hat. Wenn uns das jemand samplen kann, wäre ich sehr dankbar dafür. Sachen, die ich nicht gesammelt habe, waren Panini-Alben. Das habe ich nie ganz verstanden. Ich habe einmal ein Panini-Album gehabt und eine Packung eingeklebt und das war's dann. Das ist meine Historie an Panini-Sammeln. Doch, habe ich alles gesammelt. Ich glaube, alles, was ging damals, das war irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe wahrscheinlich, also die Industrie hat wahrscheinlich an mir mehrere Millionen alleine. Also du meinst, du hast einige Söhne von Panini-Angestellten aus College geschickt? Ja, mit Sicherheit. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich kannte mal einen Nachbar, der hat Ü-Ei-Figuren gesammelt. Und Der war so strange, der Mann. Der war bei unseren Stadtwerken, hat er gearbeitet als Energieberater und der sah waschecht aus wie Elton John, wie ein junger Elton John und aber auch genauso schwul wie Elton John. Und ich bin heute fest davon überzeugt, dass das eine Scheinehe war. Aber ich war dann einmal bei denen oben, weil ich dem Jungen von denen Gitarrenunterricht gegeben habe. Und der komplette Flur von denen war voll mit so kleinen Regalen, also so Zwergenregale, aber bis hoch an die Wände und es war voll mit Ü-Ei-Figuren. Wir und hatten diese komischen Trucks, so kleine Miniatur-Trucks von Bierherstellern, die gab's auch. Ja, sowas war mir schon immer suspekt, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube. Also alles, was nicht im entferntesten Sinne irgendwie aus Japan importiert wurde, das fand ich schon immer. Wenn Deutsche so deutsche Sachen sammeln, dann ist das immer ein bisschen gruselig. Halt so Gartenzwerge oder sowas. Vor allen Dingen, weil das ja dann auch so katalogisiert wird. Also damals zumindest, heute bestimmt auch, gibt bestimmt Foren für sowas oder so. Wir hatten nämlich sogar damals auch, deswegen die Ü-Ei-Geschichte. Hatten wir so auch im Flur, aber halt nicht in so einem extra Regal, sondern nur auf so einem kleinen Lichtschalter, weil wir hatten nur drei. Irgendwie aus so einer uralt Ü-Ei-Edition so zwei Panda-Bären stehen, die auch schon voll abgegrabbelt waren. Und wir haben was habt ihr denn damit gemacht, dass die abgegrabbelt waren? Nee, die waren gar nicht von mir, die waren noch von meiner Mom, glaube ich. Also es war wirklich uralt. Also dann deine Mutter hat dir dann auch so, meine Großmutter gab es die mir damals und ja, dann so wird ungefähr. Das jetzt so von Generation zu Generation weitergegeben. Also die gab's, waren, glaube ich, schon in Familienbesitz, bevor es Ü-Eier überhaupt gab. Das war der Prototyp wahrscheinlich. Nee, und dann haben wir halt irgendwann mal so, ich auf dem Flohmarkt oder sowas, mal so ein Buch angeschafft für ein paar Mark oder so, wo halt diese ganzen Ü-Ei-Figuren von den Jahren, weiß nicht, 1945 bis, keine Ahnung, 1995 oder seit wann es die Dinger gibt, kein Plan, wo das halt aufgelistet waren und ungefähr so der Wert. Und ich war total hyped, weil ich dachte, die sind bestimmt mehr, 300 Euro, war es schon Euro damals? Oder 300 Mark, wie auch immer. Auf jeden Fall dachte ich, die sind super viel wert und es waren aber letzten Endes nur 20 D-Mark oder sowas und deswegen haben wir die einfach behalten. Das war eh so ein Ding bei mir als Kind. Ich habe immer Geld eigentlich gesammelt. Geld fand ich, glaube ich, am geilsten von allem. Ich habe immer so Geschäftsideen mir ausgedacht, um halt an mehr Geld zu kommen. Also gar nicht, um es auszugeben. Ich fand einfach Geld geil. Ich habe schon damals immer so eine libidinöse Beziehung zu Geld gehabt. Habe ich auch immer noch. Ich nie. Ich habe Geld immer ausgegeben. Ja, heute noch. Ich kann immer noch nicht mit Geld umgehen. Ja, siehst du mal. Deswegen sitzen wir jetzt hier wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch damit, mit dieser Geldgeilheit, eine kleine Pause. Ich zähle mein Kleingeld mal so lange. Genau. Ich habe hier eine ganze Schüssel voll. Max zählt sein Kleingeld und ich gehe runter zum Kioskmann und lasse eine gemischte Tüte anschreiben. Wir hören uns gleich wieder bei Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Unser heutiges Thema lautet Colligo Ergo Sum. Ich sammle, also bin ich. Und wir haben gerade schon ein bisschen über die klassischen Kindheitssammlungen, Pokémon, also Karten, Aufkleber und dergleichen geredet. Also quasi all das, was man sich mit dem Taschengeld kaufen kann. Aber es gibt ja nun wirklich ganz andere Sammlungen. Und ich habe recherchiert. Ich war investigativ unterwegs. Und ich habe nach den seltsamsten Kollektionen gesucht. und ich habe eine kleine Top 5 erstellt. Also, komm mal raus. Auf meiner 5 ist Bellybutton Fluff. Das ist ein Mann, der über Jahre hinweg quasi Bauchnabelflüsse gesammelt hat. Das bin ich. Ach so, das bist du gewesen. Da war nämlich ich bin ziemlich sicher, dass ich das bin. Also ich bin ein großer Bellybutton Fluff Sammler. Ja, sorry, und, jetzt warte. Und Toenail Clippings. Kommt bei mir, weil es ist für mich so ungefähr die gleiche Kerbe, die es schlägt. So ganz eklige Produkte des eigenen Körpers. Also Wegwerfprodukte des Körpers. Das ist Hochkultur. Also Wobei Toenail Bellybutton Fluff, nicht, aber Bellybutton Fluff ist schon. Ist ja gar nicht vom eigenen Körper. Aber der Körper hilft ja mit. Und dann noch einen riesigen Ball aus Nikotinkaugummi, wo jedes Mal nach jedem Nikotinkaugummi der Ball größer wird. Das fand ich auch total romantisch. Und auf Platz 4, ein Mann, der Kotztüten aus Flugzeugen sammelt. Benutzt oder einfach so? Aber unbenutzt. Und deswegen auch nur Platz 4. Ja. Genau. Auf Platz 3, Miniaturstühle. Also wirklich eine Frau, die kleine Stühle sammelt. Und das finde ich. Also wo man drauf sitzt. Ja, ich oder nicht, wo man in Original so ja, aber wo man in also diese die, wo man in Originalgröße drauf sitzt. Richtig, genau. Nicht der nur Plural von Stuhl, der auch ein Produkt vom Körper ist. Nein, nicht der Stuhl. Sonst hätte ich das unter Platz 5. Fünften Platz. Ach so, wegen Körperprodukt. Ach so, ja, okay. Genau. Mein heimliches Favorite, aber nur auf Platz 2 Chicken related Items. Okay. Und ja, genau das. Alles, was mit Hühnchen zu tun hat, wird gesammelt. Und das finde ich billig. Aber es ist trotzdem auf Platz 2, weil es so schön doof klingt. Und mein absoluter Liebling war Rückenkratzer. Ein Mann, der so Rückenkratzer. Schön. Und ich glaube, wenn der irgendwann mal stirbt, werden Forscher in seine Wohnung einbrechen und die ganze gekratzte DNA von diesen Rückenkratzern nehmen und damit heimlich klonen. Und der teilt sich aber Platz 1 mit jemandem, der Love Dolls sammelt. Also Liebespuppen bis zu. Da bist du ja schon fast wieder bei deinen Buddy Pillows. Genau. Aber also dieser Mann sammelt wirklich im großen Umfang Sexpuppen. Und zwar auch diese hyperrealistischen. Aber also ich finde, man muss ja so total differenzieren bei Sammlungen oder beim Sammeln. Ist es quasi, erfüllt das irgendeinen höheren Zweck oder steckt irgendein Zweck dahinter? Other than die Sammlung um der Sammlung selbst willen sozusagen. Ich bin mir fast sicher. Das ist total philosophisch jetzt, ne? Aber es gibt ja so Leute, die quasi nur eine Sammlung machen, um eine Sammlung zu machen. Ja, ich glaube, das ist aber nicht Selbstzweck. Ich glaube, der lässt die auch nicht in den Verpackungen an der Wand hängen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also der geht wohl auch mit denen aus und hat die dabei. Macht Teekränzchen. Ja, mit den Girls unterwegs. Geschenk. Macht bestimmt auch so geile Selfies auf Twitter mit meinen Girls unterwegs. Girls Night Out. Beziehungsweise, ja. Dazu fällt mir auch ein Witz ein. Und zwar, Quatsch. Ich habe mich letztens dazu ausgesprochen, keine Witze mehr zu erzählen. Ja, das geht immer nach hinten los. Nein, man muss sich immer einen Riegel vorschieben und sagen. Beziehungsweise du darfst nicht vorher ankündigen, dass du einen Witz erzählst. Du musst das, genau. Dann musst du das nahtlos und sehr elegant integrieren in den, in den Wortfluss. Richtig. Also wir vergessen das. Vielleicht schneide ich das sogar raus. Wer weiß. Mal sehen. Und es gibt noch so einen Secret-Contender, der außer Konkurrenz läuft. Und zwar ist das der Penis-Collector. Und der hat eine Peniskollektion. Und das ist so das Creamspeak Special. Wir haben uns jetzt langsam schon als Pimmelwitz-Aficionados geoutet. Und wir haben auch die Pimmelwitz-Aficionado Weekly und die Pimmelwitz Monthly abonniert. Und dieser Penis-Collector hat 143 Penisse. Dicks Illustrated Swimsuit Edition haben wir genau. auch. Genau, wir werden auf jeden Fall auch noch ganz viele Sonderhefte rausbringen. 143 Penisse. Das musst du dir mal vorstellen, aber allein stunt-choreografisch das in der Wohnung aufzubauen, ohne danach in die Traumatherapie zu müssen. Oh Gott. Jede Woche ab jetzt. Ja. Nein, aber mal ganz kurz, das ist wieder so ein Ding, wo es total entscheidend ist, dass du jetzt mal kurz näher klassifizierst. Ob das Tier noch reden dran wir jetzt ist. Um das auch, aber vor allen Dingen geht es jetzt um quasi, also ist es jetzt wie ausgestopfte Tiere mit echten, ja. oder wie Schrumpfköpfe mit echten menschlichen Penissen oder Tierpenis. Taxidermie heißt das, glaube ich. Ja, genau, Taxidermie. Genau, und Es sind quasi präservierte Penisse von Tieren, und zwar von 41 Tieren. Ich habe nicht ganz verstanden, ob das jeweils irgendwelche seltsamen Mutationen waren. Das heißt, 41 Tiere hatten zusammen 143 Penisse. Oder okay, ob es 41 Tiergattungen war. Ich habe mich dann, so weit ging dann die Recherche auch nicht. Ich habe mich nicht weiter eingelesen. Ich fand es auf jeden Fall sehr kurios. Vielleicht möchte hier jemand recherchieren. Wahrscheinlich hast du gut daran getan, dich nicht weiter einzulesen. Vielleicht. Ich finde das jetzt schon wieder sehr skurril. Aber auf der anderen Seite, ich sag mal so, es ist immer noch akzeptabler, glaube ich, wahrscheinlich so taxidermiemäßig Tierpenisse, ausgestopfte Tierpenisse zu sammeln, als menschlich präparierte Penisse. Genau, und jetzt kommt der große Höreraufruf. Ihm fehlt nämlich noch der Penis von einem Menschen. Wenn wir einen geneigten Zuhörer haben, der in der nächsten Zeit seinen Penis, der zufällig noch einen alten möchte, Penis auf dem Dachboden rumliegen, genau, hat, genau, der vielleicht irgendwas, so ist das Mensch, ja, mit Sammlern, so ein Sammler, ne, so ein bisschen Fundstube und so, wenn ihr euren loswerden wollt, ne, irgendwo Follower Penis Power, Keller, genau, Follower Power, es gibt einen Penis Collector, einfach Penis googeln im Internet, irgendwo in den ersten paar Treffern wird es schon dabei sein, und dann auch einfach ungefragt einfach ab in ein kleines Päckchen, ne? Frankieren und ab die Post. Einfach mal auf gut Glück losschicken. Und irgendwen wird es schon erreichen. Ist dieser auch egal, Penis-Collector, wohin eigentlich. Schreibt einfach genau, mal erst hin, was das geht versehen. Ja auch immer. Das geht auch immer. Das ist wie Küsschen für Freunde mitbringen. Da wird jetzt keiner sagen, mag ich nicht. Ne? Das nimmt man an und freut sich, selbst wenn man keine Schokolade macht. So ein, also Penis, ihr kennt ja alle das Sprichwort, einen geschenkten Penis schaut man ja auch nicht ins Maul. Also, ne? Genau, da wo Menschen Penisse sammeln, da lasse dich nieder. Ne? So. Beim Samen ist man weniger allein. Deswegen. Und, ganz kurz, und, ist das eigentlich total unreif, dass ich das mega lustig finde? Also einfach nein, alles ist, durch Penis zu ersetzen. Ich finde, das liegt irgendwie in der menschlichen geil. Natur. Es ist eigentlich wie Louis C.K. sagte: so, Fartjokes sind einfach funny. Ist einfach so. Es ist auch so. Man kann sich dagegen wehren, und selbst der klügste Mensch der Welt hört einen Peniswitz, also einen guten Peniswitz, und verkneift sich den dann, ne, und möchte nicht sein eigenes Street-Cred bei den anderen Akademikern verlieren, und geht dann nach Hause und lacht, so ganz heimlich in der Dusche. Ach Quatsch, unter Akademikerkreisen ersetzt er das einfach durch Phallus, und dann ist es genauso lustig. Genau. Also bitte, ne, wir müssen ja gar nicht, braucht man sich gar nichts vormachen. Das Penis, waren auf jeden Penis Fall gesellschaftliche Akzeptanz für Free Dicks. Free, ich glaub auch, man muss das Ganze mal wieder mit einem kindlichen Kichern auf den Lippen sehen. Absolut. Aber das waren meine 5 liebsten Collections. Und mir fällt noch was anderes ein. Und es hat tatsächlich, und ich schwöre es euch da draußen, ich habe jetzt nicht nach Kollektion verrückte Sammler und dann noch so ein extra plus Penis bei Google eingegeben. Das ist einfach schon eine Standardoption, weil es ist vorprogrammiert. Genau, das ist mein Google. Mein Google. Did you mean so Penis Collections? Based on your previous search results. Love Dolls Penis Collections and Chicken Related Items. es gab mal. Did you mean Chicken Related Penis Items? Es gibt eine Frau, jetzt hör auf mit den Peniswitzen. Ich habe nämlich eine neue Penisgeschichte zu erzählen. Es gibt nämlich eine Frau, die heißt Cynthia Albertron, und die kennt man, glaube ich, die kannte ich auch schon vorher. Und die wurde damit berühmt, dass sie in den 60er, 70ern einen Gipsabdruck von Jimi Hendrix Penis genommen hat. Und die hat wirklich dann im Laufe der Zeit immer mehr wirklich Penisse von Rockstars gesammelt. Und hat jetzt eine Ausstellung, ich glaube, in Berlin. Einfach im Nachhinein zu beweisen, dass die gar nicht so groß sind, wie man immer sagt. Ah ja, ich hab jetzt den Abdruck von Jimi Hendrix gesehen. Das war schon in Ordnung, aber sah auch irgendwie komisch unförmig aus. Aber naja, auf jeden Fall. Und der hat ja auch einen Linkshänder-Penis. Oh, stimmt, genau. Der biegt sich dann auch in die falsche Richtung. Deswegen kommt einem, da muss man dann, ne, muss man erst spiegeln auf Googlen, bevor man sich das, mit GIMP, bevor man sich das anguckt. GIMP. Und diese Frau, oder mit Zuhörerumfrage, wer von euch benutzt GIMP als primäres Fotobearbeitungstool? Um Penisse zu spiegeln. Ja. So, und diese Frau hat quasi auch quasi eine schöne Peniskollektion. Wollte ich noch so mit in die Runde werfen. So, ja. Du bist dran. Was ist deine liebste Sammlung? Oder wo sagst du, das würde ich als Sammlung durchgehen lassen? Das würde mich auch noch interessieren. Das, sowas würde ich sammeln. Es gibt ja auch wirklich Sammlungen, wo man selber sagt, boah, das finde ich total geil, aber ich habe jetzt schon knapp 10 Jahre Sammeln verpasst, um da jetzt noch irgendwie mithalten zu können. Und wenn ich damit jetzt anfange, dann habe ich jetzt erstmal 10 Jahre lang keine Sammlung, sondern 3 wahllose Einzelgegenstände. Ja, ich glaube, das ist aber generell so ein Phänomen. Also das ist ja wirklich ein bisschen eine der Downsides der globalen Vernetzung oder des Internets, dass du musst dich mit dem Gedanken abfinden, dass immer jemand da draußen ist, der einfach das krassere Ding hat. Also das ist gar nicht mehr in Bezug auf Penisse jetzt. Das ist, sondern einfach halt dieses, es ist einfach, du hast Zugang zu den ganzen Leuten der Welt und da draußen ist jemand, der hat entweder eine krassere Sammlung als du, der kann besser Gitarre spielen. Das ist das Ding, jetzt muss ich dich unterbrechen, denn das ist das Chinese Kid Syndrome. Das ist das Chinesenkind Syndrom. Egal was du kannst, es gibt da draußen irgendwo ein chinesisches Kind, das es besser kann als du und erst 5 Jahre alt ist. Und das ist vielleicht wirklich, aber ich glaube, dieses Sammeln ist da nicht so das Ding. Es geht hier um Skills, wie Gitarre spielen oder... Ja, Becher genau. Schnell deswegen stellen. Meine ich nur, also ich glaube, ich bin generell nicht so der, ich bin also nicht so ein Sammlertyp, der was sammelt um des Sammelns willen, sondern wenn jemand, also so ein Zwecksammler oder sowas. Also zum Beispiel, was mir jetzt spontan eingefallen wäre, ich sammle wahrscheinlich Gitarren-Effektpedale, so wie jeder Gitarrist wahrscheinlich, der einfach sich immer mehr Effekte aufs Pedalboard klatscht. Weil er glaubt, dass er dadurch besser spielt. Obwohl er ist einfach nur zu faul zum Üben und versucht künstlich den besten Sound rauszuholen. Nein, Quatsch. Aber das ist einfach wie so eine Sucht. Wenn man dann anfängt, dann hörst du halt einfach so einfach nicht mehr auf. Genauso wie ich irgendwann mal in irgendeinem edgy Teenage-Moment angefangen habe, halt irgendeine Schmuck zu tragen. So eine Halskette und Ringe und Armbänder und so. Und jetzt kann ich das nicht mehr abziehen, weil ich fühle mich nackt. Ich hab damals mal angefangen, ich habe super viele Ringe gehabt. Also 10 waren es nicht, aber es waren bestimmt 6. Und dann habe ich die irgendwann mal an der Uni auf der Toilette liegen gelassen. Und das war ein gutes Zeichen. Alle auf einmal. Okay. Ich hab mir das erste Mal in meinem Leben nach dem Pinkeln die Hände gewaschen und die Ringe dabei ausgezogen. Und seitdem auch nie wieder. Seitdem auch nie wieder. Ich habe daraus gelernt. Ich wasche mir nie wieder die Hände. Egal warum oder wie. Das ist eine gute Lektion. So. Und dann habe ich die alle vergessen und dann war ich auf dem Weg nach unten und dann dachte ich auch, nee, das war jetzt ein Zeichen. Ich habe mich auch nie wirklich wohlgefühlt damit, das ist auch das Ding. Also ne, so wirklich 100%, du stehst jetzt dahinter, 5 Ringe zu tragen und man denkt sich dann immer, okay, wenn jetzt einer auf dich zukommt und sagt, du siehst aber scheiße aus mit deinen Ringen, dann kannst du dann kannst sagen, es nicht aushalten. Ja, stimmt. Genau, und dann hält man es nicht aus, weil man eigentlich gar nicht wirklich dahinter steht. Das ist halt das Ding, glaube ich, da trennt sich sozusagen die Spreu vom Weizen. Wenn du wirklich dahinter stehst, dann kommst du damit klar. Und dann werden auch eventuell ein paar Leute vorbeikommen und sagen können, oh krass, der Trick von Ringe oder sowas. Weil du es rockst, so weißt du. Das ist so, aber auch eigentlich mal so, mal so ein modernes Unwort oder entfremdetes Wort zu benutzen. Das hasse ich ja. Dass ich einfach alles rockt. Es ist auch ganz, ganz schlimm. Rock on, das ist einfach so, dude. Boah, ey, ohne Spaß. Ja, aber rock das on schreiben, ist noch das so schreiben Ding. Sich 50-jährige Musiklehrer ans Ende der E-Mail. Ja, und ja, dann wollte ich noch sagen, dass wir nächste Woche ins Beethoven-Museum fahren mit der ganzen Klasse. Habt Spaß, Jungs, und rock on. But I thought it was cool. I do it all the time. Ja, okay, aber ich, das, ja. Tja, kommt, aber du kannst dir dahinter stehen, du glaubst ja daran. Genau, ich glaube ja daran. Wollte sagen, das ist auch dieses Original Nerd sein. Heutzutage ist man ja immer so cool als Nerd und bei H&M gibt's Batman-Shirts und alle spielen Pokémon. Früher musste ich das verteidigen, wenn ich Pokémon gespielt habe. Ich war dann der kleine Dicke am Schulhof, der Pokémon gespielt hat. Das war nicht cool, rumzurennen und Pokémon zu spielen. Ich meine, wäre ich vielleicht der kleine... Du hast Pionierarbeit geleistet für die ganzen... Ich bin für eure heutigen Sünden gestorben, prophylaktisch. Ich bin der Pokémon Jesus Christ. Des Pokémon. Ja, wirklich. Nee, aber an der Stelle nochmal, das wollte ich nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, schon wahrscheinlich bestimmt 5-mal letzte vergangene Woche zu diversen Bekannten gesagt oder mal rausgehauen, diese Theorie von mir, dass das der brillanteste Marketing-Move ever war, jetzt dieses Pokémon Go-Ding rauszubringen. Und zwar aus dem simplen Grund, dass die ganzen Kids, also wir, die damals auf dem Gameboy halt Pokémon gezockt haben, die erste Pokémon Konsumentengeneration sozusagen, die sind logischerweise irgendwann nicht mehr mitbekommen, weil wir halt kein Nintendo DS und DS Lite und Plus und diese ganzen Das war auch bescheuert. Irgendwann hat es mich auch aufgeturnt. Diese ganzen Dinger, das hatten wir irgendwann alles nicht mehr. Full Disclosure, ich hatte noch ein Nintendo DS und ich habe auch Pokémon Perl noch gezockt. Yeah. Es war auch geil. Aber ich hänge ja auch, du bist ja 7 Jahre hinter mir. Ja, und ne, so vom Ding her hat keiner mehr diese ganzen Gameboy-Dinger. Weil die neuen Generationen, wie zum Beispiel Pokémon Bernstein oder Pokémon Nazigold, die werden nämlich dann nicht mehr von uns gespielt. Du wolltest nur diesen Joke bringen. Ich wollte den Pokémon Nazigold-Joke bringen, es tut mir leid. Aber es war worth it. I call worth. Okay, es ist entschuldigt. Ich lehne mich jetzt wieder zurück. Also, und zwar, das Einzige, was ich sagen wollte, ist, jeder von den Leuten, die das damals gezockt haben, hat heute ein Smartphone. Und deswegen war das der einzig logische Move, das jetzt rauszubringen. Und deswegen hast du auch jetzt Videos auf Facebook, wo irgendwie 700 Leute im Central Park den kompletten Verkehr aufhalten, weil dann Aquana gespawnt ist. Was ich übrigens zum einen total lustig und zum anderen sehr besorgniserregend finde. Weil ich mich frage, was, wenn jemand, der die Macht hat, so Menschenmassen global zu leiten, Hashtag Verschwörungstheorie und jetzt mal Aluhut aufsetzen, was, wenn solche Leute das für die falschen Zwecke missbrauchen? Was, wenn der Militärputsch in der Türkei eigentlich von Yantik gesteuert war? Da ist ein Glurak im Präsidentenpalast. Get your helicopters ready. Die haben das auf die ganzen Militär... Ja, okay. Witze über Leute, die umgebracht werden, machen wir morgen in unserer Sondersendung Türkei. Viel Spaß. Und damit gehen wir auch in die nächste kleine Pause. Und jetzt besinnen wir uns alle nochmal, sagen ein paar, weiß nicht. Aber und wir denken alle nochmal daran, was Humor ist. Denn nein, wir finden es nicht toll, dass Leute umgebracht werden. Humor hilft uns, ganz grauenhafte und für Menschen wie uns nicht vorstellbare Dinge zu verarbeiten. Hihi, XD. Wir verabschieden uns gleich in die Pause und sehen uns gleich wieder. Cream Speak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Creamspeak. Und wir fangen unseren letzten Block mit meiner Cream of the Week an. Und meine Cream of the Week ist Cream eigentlich eine Late Cream. Cream of the Week. Cream of the Week. The creamiest cream of all the weeks. Und zwar, meine Cream of the Week ist das Torture-Chip-Ship in Österreich. Also das Folterschiff in Österreich. Okay. Ich habe diese Cream of the Week letzte Woche schon gefunden, aber wir haben ja letzte Woche unser Late-Night-Special, Midnight-Special gehabt, und das eine Woche vorher aufgenommen wurde. Deswegen konnte ich das letzte Woche nicht zum Besten geben. Das Torture-Ship ist ein... Hast du wieder komische Sachen gegoogelt, oder? Ich hab's tatsächlich nicht auf Pornhub, sondern auf Spiegel Online gesehen. Und zwar ist das Torture-Ship ein Schiff, wo sich einmal im Jahr in Österreich ganz viele Folter- und SM-Aficionados zusammenfinden, also okay. Lack und Leder, also wie so von oben bis Pornomesse unten. Oder so. Ja, ich glaube schon ein bisschen verbindlicher, wenn ich das so sagen darf. Und man kommt auch nur rein, wenn man mindestens so ein bisschen nach S&M und Leder aussieht. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie gucken, dass du da in H&M Klamotten antanzt, ne? Dann wirst du gleich ausgepeitscht. Also, ich weiß nicht, so wie die H&M-Klamotten heutzutage aussehen. Also dann gibt es gleich zur Strafe 10 Schläge auf die nackte Eichel. Und auch, egal ob du es willst oder nicht, du kannst es nicht herausfordern, wenn du sagst, wenn ich in H&M-Klamotten angehe, werde ich besonders hart rangenommen. Das zählt nicht. Du darfst nicht aufs Schiff. Und es wurde auch verboten, dass es da keine Sexräume und Darkrooms gibt. Ach so, Moment, das ist so ein richtiges, wie so eine Cruise oder so. Das ist so ein bisschen wie eine Messe. Genau, das ist so eine kleine Kreuzfahrt, die drehen dann einmal so ein, fahren dann einmal ein bisschen hin und her, foltern sich ein bisschen und abends geht dann wieder jeder nach Hause und sitzt am nächsten Tag wieder auf der Arbeit, ne? Okay. Oder steht, wenn er nicht mehr sitzen kann. Und dieses Torture-Ship, ich fand das. Das wird so bad mit dem, was ich überlegt hatte, als nächstes zu sagen, aber. Oh nein. Weiter. Aber okay, machen wir einfach mal weiter. Und hast du irgendwie das Catholic Love Boat jetzt? viel more depressing. Egal, erzähl mal. Okay, und ich finde, meine Cream of the Week ist das Torture-Ship, weil ich schön finde, dass es sowas gibt, ich habe also jetzt gar nichts zu sagen, dass ich der große im S&M-Business bin. Ich finde es einfach schön, dass wir in einer Welt leben, wo Leute ihre Sexualität frei ausleben, die gar nicht allen anderen passt. Also ich habe überhaupt keine Schnittmenge damit, aber ich finde es trotzdem irgendwie gut. Ich finde es gut, dass man bei uns, ja, dass man in Deutschland, in Österreich, bei uns in Europa diese Neigung auch meinetwegen öffentlich ausleben will. Und wem es nicht gefällt, der geht einfach nicht hin und guckt nicht hin und dann ist ich gut. Ich glaube, das ist tatsächlich der ernsthafte und wichtige Spin, der irgendwie dazugehört. Es ist eigentlich letztendlich, das ist, wenn du doch Bock hast, irgendwie Transvestiten, umgegendertes, Black, BDSM, LGBTQT, irgendwie Alien-Porn-Bootcamp zu machen, dann kannst du das halt machen. Genau. So. Und es gibt keinen Erdogan, der irgendwie sagen kann, du bist ein Terrorist und du wirst jetzt eingesperrt. Ja, oder noch schlimmer, genau, oder wirst dafür eingesperrt. Nee, du kannst deine sexuellen Neigungen und egal welche sind, ob es hetero, homo, mit Leder, ohne Leder oder einfach nur lieb oder auch nicht so lieb, im generellen Einvernehmen, ne, aller Teilhaben, genau, Parteien. Genau, solange gewisse. So, genau, wir reden hier nicht über das Rape-Ship, ne? Dieses ja, The Rape-Ship. Direkt nach der Werbung. Oh und, Mann, das, ja. Ich nee. Hatten gerade, das war gerade so schön ernst. Okay, also, und jetzt kommt noch, so noch dummer Joke, gleich wird es richtig traurig. Das ist auch ernst. Okay. Ja, es ist, das ist auch ernst. Denn diese Karten für das Rape-Ship sind so unglaublich teuer mit Aldi-Reisen. Unglaublich. Das ist eine absolute Frechheit, was sie dort gemacht haben. Und dann ist Mittagessen, weißt du, das ging so cool los, das Rape-Ship, als so kleine, coole Nummer. Und jetzt ist noch nicht mal mehr das Mittagessen inklusive. Das war ein Familienbetrieb. Richtig, genau. Weißt du, es war früher... Mit Zwangsfütterung und so. So ein Eifler-Ding war das einfach. Boah, Alter. Okay, also zurück easy zum on the rape jokes. Zurück zum Ernst der Lage. Zurück zum Ernst der Lage. Ich finde es schön, dass wir bei uns in unserer Welt hier so etwas haben, dass jemand seine Sexualität ausleben kann, wie er möchte. Und klar gibt es da bestimmt Leute, die neben dem Schiff stehen und mit Bibeln werfen. Das ist schon, oder mit dem Koran, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie da die Gegenwelle hier in Österreich ist. Aber ich finde es unheimlich schön zu sehen, dass es sowas gibt und dass sich Leute dort ausleben können in ihrer Sexualität, so wie sie wollen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich nicht dahin. Und wenn ich sowas nicht lese, genau, dann klicke ich nicht auf einen Artikel. Genau. Wenn Leute ins Stadion gehen müssen und irgendwie schreien und nationalistisch sein, dann können die das gerne machen, solange die damit irgendwie keinen Genozid begehen. Super geil. Boah, das finde ich jetzt, das muss ich jetzt wieder schon so halb ansprechen. Ich finde, mit öffentlich nationalistisch sein. Ja, also ich meine, solange es halt im Stadion bleibt, ne? Das ist halt. Ach so, du meinst Ding. Jetzt. Ich meine jetzt fußballspezifisch, okay, das ist schon wieder so viel irgendwie zweideutiger, schwer zu deutender Kram, den wir hier reden. Ich heiße kein Nationalismus gut. Ich sag nur, das war ja das, was wir schon mal angesprochen hatten, wenn Leute irgendwie, weiß ich auch nicht, wenn Leute patriotisch sein müssen oder so und brauchen ein bisschen dieses Nation gegen Nation-Feeling, finde ich das ein super Outlet, wenn das im Fußballstadion wäre. DM passiert und nachher dann der irgendwie der kleine portugiesische Junge den französischen Fan tröstet. So. Ja. Und wir alle wieder Freunde sind. So, darum geht's eigentlich doch. Ne? Genau. Also eigentlich wie auf dem Torture-Ship, ne? Du kannst dich da ein bisschen knebeln und so und ein bisschen sobald draufhauen. Das Safe-Word fällt, gehen wir zusammen ans Buffet und genau, und dann essen ist gut und dann essen wir alle Shrimp und Joghurt. Ich meine, wichtig ist, glaube ich, beim Torture-Ship, dass die Nahrung sehr proteinreich ist. Und nicht zu schwer im Magen liegt. Es sei denn, du stehst auf diese ganz speziellen Sachen, wo du dann wirklich... Okay, zurück zum Thema. Ich finde das sehr schön und Röbel übernehmen sie. Jetzt bring du mal bitte dein Thema. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt so, aufs Torture-Ship also kommt. Die ganze Serie hat jetzt eigentlich nur mehr oder weniger aus Dick- und Rape-Jokes bestanden. Und ich hab tatsächlich jetzt eigentlich nochmal so eine leicht... Ja, weiß ich auch nicht, nachdenklich oder unangenehm. Apropos Safe Word, ja. Gilt dann eigentlich auch Safe Word Oklahoma. Oklahoma heißt Oklahoma vor Gericht. Möchte ich herausfinden. Weiter bitte im Text. Wegen Nein heißt Nein, Oklahoma heißt Oklahoma. Schneide ich so, raus. Okay. Machen wir weiter. Alles klar. Ja, sehr gut. Eine Stunde 10, 30, schneide ich raus. Also, okay. Übernimm nochmal. Also, genau. Ich hatte... tatsächlich, also ich habe nicht wirklich eine Cream of the Week, sondern ich hatte überlegt, ich weiß nicht, ob man daraus vielleicht eine neue Rubrik machen könnte oder so. Ich weiß nicht, ob das so regelmäßig ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir mal auch schon mal drüber gesprochen hatten, dass auf jeden Fall wir beide schon mal mehrmals auch so Situationen hatten. Und zwar wäre die Rubrik im groben Sinne sowas wie Momente aus dem Alltag, wo du einfach nicht weißt, wo ist jetzt der Punkt gekommen, an dem ich Zivilcourage zeigen muss oder nicht. Gerade wenn sie jemand die Hose runterzieht. Das ist immer der Punkt, wo man Zivilcourage zeigt. Absolut. Als Rule of Thumb. Ja, finde ich eine gute Rule of Thumb. Es sei denn, du bist auf einem Torture-Ship. Dann vorher nachfragen, ob das jetzt alles zum Roleplaying gehört oder nicht. Genau. Mann, jetzt hast du schon wieder... Ich muss gleich... Oh, you! Du Schlawiner mit deinem Torture-Ship immer. Mann, das war so unangenehm, ohne Spaß. Ich muss es jetzt einmal kurz erzählen, okay, weil es war echt wirklich ein fieser Moment. Also du hingst da mittendrin, warst geknebelt und gefesselt und auf der anderen Seite des Torture-Ship haut auf einmal jemand dem anderen zu und du dachtest, scheiße, soll ich jetzt... Aber wenn ich jetzt losrenne und die Nippelklemmen noch dran habe, dann reiß ich am Ende was ab. Du verstehst, du erfasst nicht die Tragweite deiner Unterbrechung gerade. Wenn es jetzt eine dumme Schlägerei in der Bahn gewesen wäre, wäre das was ganz anderes, weil es thematisch nichts miteinander zu tun hat. Das Problem ist, dass es irgendwie so ein bisschen halt voll in dieser Rape-Thematik drin ist. Na gut, dann werden wir es kurz ernst. Meine Alltagsstory. Also, und zwar letzte Woche war ich irgendwann nachts in der Bahn auf dem Weg nach Hause unterwegs und da war relativ leer und es war in einem von diesen Viererbänken saß halt irgendwie ein Pärchen und er war halt, also ein älteres, weiß ich nicht, auch nicht Anfang 50 oder sowas, und er war halt Deutscher und sie war so ein bisschen, das soll jetzt nicht mega abwertend klingen, aber so Typus aus Thailand nach Deutschland mitgebrachte Frau. Mhm. So, weißt du? Auf jeden Fall irgendwie, ne? Auf jeden Fall auch Frau in seinem Alter, asiatisch, wie auch immer. Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt mega presumptuous ist, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht so gut Deutsch gesprochen hat, vielleicht, weil sie hat kaum was gesagt. Auf jeden Fall hat der Typ... Ist schon ziemlich rassistisch, aber machen wir weiter. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall muss hat man der auch Typ, mal zu stehen. Ja, casual racism. genau, also. Boah, super schwierige Sendung heute. Also der Typ hat auf jeden Fall auf eine extrem invasive Art und Weise irgendwie die ganze Zeit an ihr rumgefummelt. Also jetzt noch gar nicht mal so sexuell im ersten Sinne, aber der hat sie halt versucht, also sie saß quasi zur Fensterseite hin gedrängt und er hat sie so ein bisschen halt eingeklemmt sozusagen und hat halt versucht, sie so zu küssen und sie war scheinbar pisst oder hatte keinen Bock oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie nicht drauf eingegangen und hat sich eher abgewendet. Und er hat einfach immer weitergemacht und hat dann so halt so seine Hand auf den Schoß gelegt und hat dann ihre Hand genommen und irgendwann fing es dann wirklich an, wo ich dachte so, Alter, so, ich sag, was machst du da mit der Frau? Du weißt jetzt ja auch scheißegal, ob ihr zusammen seid oder nicht oder was genau die Beziehung da ist, aber auf jeden Fall hat er halt wirklich so, hat halt irgendwie quasi angefangen, sie so zu positionieren, also mit der, dass er ihre Hand nimmt und sie sich auf die Schulter legt und halt wirklich so auch total unbeholfen, aber auch so, also unfassbar irgendwie. Also einfach nur eklig, so durch eklig, und durch eklig. Eklig und also so richtig, mir lief richtig kalt den Rücken runter. Ich hab halt irgendwie, weil, was willst du machen? Du kannst ja auch nicht sagen, so. Also lassen Sie Ihre Frau los. Doch, aber ich glaube wirklich an der Stelle, und vielleicht ist das auch so einer der Vorteile von der ganzen Nein-heißt-Nein-Debatte, dass auch wir normalen Leute, die jetzt wirklich nie im Traum daran, also jetzt wirklich sprichwörtlich nicht im Traum daran denken würden, einer Frau zu nahe zu kommen. Also selbst unterbewusst, ja, habe ich nicht dieses, dieses Macht-Ohnmachtsgefühl macht mich irgendwie an. Und vielleicht muss man dann wirklich jetzt einfach aufstehen und zu der Frau gehen und sagen, sind Sie damit einverstanden, was der Mann da mit Ihnen macht? Und noch viel wichtiger, sprechen Sie Deutsch. Und vielleicht, dass man wirklich... Das ist eine schwierige Situation. Dann machen wir jetzt die Rubrik, ich hätte was sagen sollen. Unfassbar schwierige Situation. Unfassbar schwierige Situation, / ich hätte was sagen sollen. Denn ich hatte das auch schon, erstaunlicherweise auch mit einem älteren Pärchen, der Mann Deutscher und die Frau, so Richtung Philippinen, würde ich mal sagen. Mhm. Und das war bei weitem nicht so schwierig wie bei dir. Also erstmal irgendwie, ne? Es ist eine unheimlich fiese Situation. Und wir hören auch gleich, wie es ausgegangen ist. Aber ich möchte ganz kurz was einwerfen und wir machen den Spannungsbogen noch ein bisschen weiter. Ich war ein Rade vom Wald, wohl eine relativ heftige Nazi-Hochburg, wie ich auch selber mitbekommen musste. Ich unterrichte da in der Nähe. Und ich habe die selber gewartet. Hochgezogen, die Nacht. Ich bringe den bei, wenn man das richtig macht, genau. Und ich habe da ich musste dann abends immer auf den Bus warten und ich habe dann immer die gleichen Leute da gesehen. Da war eine alte Frau, die zum Yoga musste, die ist immer bei mir am Studententicket mitgefahren, das war ganz nett. Und dann war da immer ein alter Mann und eine Frau, ich denke jetzt mal Philippinen, so in die Richtung. Und die waren total sweet, also da hat keiner aneinander rumgefummelt. aber die Dorfjugend da war wirklich extrem unangenehm. Und das ging bis dahin, dass ich dann beim Rewe da mal stande und draußen geregnet, wollte auf den Bus warten. Und die reden dann ganz fürchterlich über Flüchtlinge und dann kommt, und die Kassiererin reden auch noch mit, also es war ganz unangenehm. Dann stand ich auf jeden Fall da draußen und die Frau ging mit ihrem Mann in den Bus und dahinter standen dann 4, 5 Jugendliche und schrien immer Fidschi, Fidschi, Fidschi. Also so ganz, wurde einfach hin und sagt, boah Jungs, haltet doch einfach die Schnauze. Und die sahen auch tatsächlich relativ gewaltbereit aus und da habe ich echt gekniffen. Und ich ärgere mich heute noch darüber. Deswegen, Rubrik, ich hätte was sagen sollen. Ich hätte sagen sollen, für den Mann und die Frau, die ja wohl jede Woche sind, zeigen, ey, ihr seid da echt nicht allein. Und das ist wirklich eine Minderheit, ja. Leute, die so scheiße sind, ja, die dann wirklich so richtig im Rudel da stehen und schreien. Unheimlich traurige Geschichte und ich ärgere mich heute noch, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich nichts gesagt hatte. Ich stand auch richtig blöd da, so mit 3 Einkaufstüten und dachte mir dann so, ah, du feige Sau, kriegst jetzt nicht das Maul auf. So. Ich finde das Blöde eigentlich, ist ja auch immer in so einer Situation, also das Traurige ist ja eigentlich, dass du bist selber in einer gewissen Ohnmacht insofern, dass du die Situation nicht retten kannst, nicht langfristig. Du kannst, wenn du konkret was mitbekommst, in dem Moment, kannst du vielleicht einschreiten oder so. Aber wenn jetzt diese Dame, die ich da gesehen habe, in der Bahn, wenn die halt so einen abusive Husband hat, dann werde ich das nicht ändern, in dem Moment, in dem ich dem im Zweifelsfall sag mal auf die Fresse glaube, schlage, wenn der da zu weit geht. Und ich glaube, doch, wird es noch schlimmer für die, weil nachher ist der, ganz kurz, lass mich kurz zu Ende sehen, nachher wird es noch schlimmer für die, weil der Typ, ich meine, ne, ich bin jetzt auch kein, krasser Boxer oder sowas, aber ich glaube, ich hätte ihm halt schon mal zumindest eine wischen können oder sowas, ne? Ja, weil er die Hände beschäftigt hatte. Ja, genau. Im Nachhinein ist der dann noch frustrierter, weil der irgendwie von irgendeinem so fremden Dude in der Bahn was eine gezogen bekommen hat für eine Aktion, die er selber wahrscheinlich für voll okay gehalten hat oder sowas und lässt es dann an der Frau aus. Oder weiß ich auch nicht, du kannst halt die Leute nicht retten, so. Ich glaube, und da liegst vielleicht du, ich glaube, da bist du am falschen Torture-Dampfer. Und zwar, und ich finde es auch mal ganz schön, dass wir mal endlich so mal was, wo wir vielleicht grundlegend nicht einer Meinung sind hier. Ja. Denn ich muss ganz klar sagen, nein, das läuft anders. Das läuft nämlich so, dass die Frau, gehen wir jetzt mal vom Schlimmsten auf und fahren wir das jetzt mal ganz stereotyp auf, dass sie jetzt wirklich vielleicht schon länger abused wird und vielleicht im besten Fall war es einfach so, die hatten sich irgendwie ein bisschen in der Wolle und er ist einfach ein Idiot und ne, also. Ja. So im schlimmsten, besten Fall, bla bla bla. Ne? Und so im schlimmsten Fall ist das wirklich jetzt schon es geht jetzt schon sehr lange, ne? Diese Misshandlung, die er da durchgeführt hat, sie wollte es ja offensichtlich nicht. Und vielleicht hat sich jeder gedacht, was nicht sein darf, kann nicht sein. Und wenn ich jetzt was sage, mache ich es schlimmer. Und dann geht es immer weiter. Aber wenn jetzt wirklich immer mehr Leute aufstehen und sagen, hey, nimm die Hände von der Frau. Es ist mir egal, ob ihr verheiratet oder zusammen seid, ja. Das ist es auch egal, ob das draußen oder drinnen ist, ja. Hör auf mit der Scheiße. So, und jetzt stelle ich mich dazwischen. Und irgendwann wird er sich denken, Scheiße, ich habe jetzt nicht mehr freie Lauf, ne? Nicht mehr freien Lauf. Und sie wird sich vielleicht auch irgendwann denken, okay, ich bin jetzt hier, ne, in einem fremden Land. Wie gesagt, wir reden jetzt wieder sehr stereotyp. Das hört sich so ein bisschen nach einem Hollywood-Drama an. Aber, aber aufstehen kannst du trotzdem, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, vielleicht du kriegst eine aufs Maul, aber. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und zweitens, ist es dir vielleicht peinlich, wenn du daneben lagst und die Frau sagt, ja, nee, es ist alles okay, ich wollte das. So, dann ist das peinlich für dich und dann denkst du dir, aber du musst nicht jetzt, ja, so gut, wie meine, jetzt du in dem ja Fall. Du musst ja auch nicht direkt auf den Typen springen und ihm in die Fresse schlagen. Du nee, genau, jetzt, man redet erst mal, genau. Oder also, die Leute fragen, schön, dem mit das Gewalt, alles, sind sie beide gleich irgendwie, ne, bla bla. Genau, mit Gewalt antworten ist dann auch nicht das Richtige. Aber ich meine ja nur, ich meine auch nicht die Situation per se, da glaube ich durchaus, dass du da vielleicht einen Unterschied machen kannst, also, aber einfach so ein Ding so, ne? Was ist denn, das wird ja nicht so ein Ding sein, wo der Typ nachher sagt, wenn du dem das erklärst, so, oh, ach, ich wusste gar nicht, dass das irgendwie total unokay ist, dass jetzt meine Frau hier irgendwie das, so... Nee, das auf gar keinen Fall. Danke für den Hinweis, ich werde jetzt mein Leben grundsätzlich ändern, sondern nachher fährt die halt mit, keine Ahnung, wenn die zusammen wohnen oder was weiß ich, dann fahren die nach Hause und dann geht das im Zweifelsfall halt irgendwie so weiter oder so. Ich, aber ja, ich denke mir einfach, aber was, das legitimiert was passiert, der denkt sich, der denkt sich nicht, okay, ich höre jetzt damit auf, weil das ist falsch. Der denkt sich dann aber vielleicht, scheiße, vielleicht muss ich damit aufhören, weil ich komme damit nicht mehr durch. Und vielleicht denkt sie vielleicht sich kann dann ich auch, das okay, nur noch heimlich zu Hause machen. Ja, aber verstehst du, aber vielleicht denkt sie sich dann auch, okay, aber ich bin jetzt auch nicht mehr allein und es streiten Leute ein. Viele von diesen Frauen, die misshandelt werden, denken sich auch wirklich, ich habe keine Macht mehr, ich habe keine Selbstbestimmung mehr über meine Sexualität oder sogar über mein eigenes Leben. Ich bin diesem Menschen ausgeliefert. So, und ist einfach zu sehen. Vielleicht auch zu einem gewissen Grad so. Also genau, aber einfach zu sehen, es gibt Leute, die mir helfen. Vielleicht gibt ihr dann noch das Gefühl, okay, und wenn ich jetzt zu jemandem gehe und sage, ich brauche Hilfe, dann hört endlich mal jemand zu, anstatt immer nur wegzugucken. So, sorry, dass ich sage, so wie du in der Bahn. Wegen ja, das Ding ist, ich habe halt extra hingeguckt. Ich habe extra den Typen böse angeguckt, aber so. Das hat ihn noch geiler gemacht, oder? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist einfach unfassbar irgendwie frustrierend. Okay, aber auf der anderen Seite, man ist ja auch irgendwie Mensch und man lernt daraus. Und das Einzige, was man sagen kann, du hast es jetzt einmal durch Nichtsmachen versucht, das nächste Mal, wenn du auf so einen Fall triffst, und vielleicht ist es ja, vielleicht passiert es ja wieder, dass du da mal, vielleicht ist es immer in der gleichen Bahn, in der du nach Hause fährst. Aber vielleicht. Das nächste Mal sag doch einfach, das nächste Mal stehe ich auf und versuche es. Weil ich ärgere mich heute noch darüber, dass ich da nicht aufgestanden bin. Und jedes Mal, wenn ich Zivilcourage zeige, das fällt mir nicht einfach zu. Ich muss wirklich schwer mit mir kämpfen, aufzustehen. Total. Und den das Problem ist dieses, wo ziehst du die Grenze? Das ist sozusagen, das ist Schwierige. Weil du kennst die Situation, du stehst halt irgendwie in der Bahn und du überlegst dir so, okay, wenn er jetzt das und das macht oder wenn jetzt das und das passiert oder so. Und es ist irgendwie so, es gibt keinen. Gibt es dafür sowas wie einen Kodex? Ja, und zwar dein Bauchgefühl. Und zwar dein Bauchgefühl, weil du nämlich das Gefühl, das ist mir unangenehm und es wäre mir unangenehm, wäre ich jetzt die Frau. Wenn es dir unangenehm ist, alleine zuzugucken, das ist der Punkt, wo du sagst, ich stehe jetzt auf und ich kann wenigstens sagen, hey, läuft hier alles mit kleinen Dingen ab, ne? Und wenn irgendwie das, weil ich so, okay, mach es ganz einfach, ruf jetzt die Polizei. Da oben hängt eine Kamera, es ist alles aufgezeichnet, mach, was du willst. Ne? Du kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Und einfach ganz klar zu sagen, hör mal zu der Frau, du bist nicht alleine. Und zu dem Typen, du bist alleine, du bist der Arsch in dieser Situation. Du bist derjenige, der hier was falsch macht. Du kannst dich am Ende nicht mit rauswinden und sagen, ja, ich war ja betrunken oder ich habe ja irgendwas anderes gemacht. Oder sie wollte es ja, du hast dir was falsch gemacht, jemand anderes hat gesehen und ist eingeschritten. Und wie gesagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es dir am Ende unangenehm ist, wenn dann die Frau sagt, verpiss dich, du langer Lulatsch, ne? Wir schrauben hier aneinander rum und das ist mein Spiel, was auch immer. Ne? Oder nee, das ist alles okay, der ist nur betrunken oder nee, es ist alles nicht so schlimm. Ja, und dann sagst du, ja, sorry, sah halt nicht so aus. Ne? So sah halt ziemlich schlimm aus für einen Betrachtenden. Genauso, genauso läuft das mit Zivilcourage und ich denke, dass, ich meine, wir haben jetzt sexuelle Delikte und sexuelle Selbstbestimmung wirklich oft in den Medien und ich denke, dass wir als die Leute, die von vornherein schon wussten, dass Nein, Nein heißt und ne, dass irgendwann ein Punkt gekommen ist, wo ich mein Gegenüber fragen muss, ob das jetzt okay ist, was ich hier mache. Ne? Wir waren uns vor darüber im Klaren und wir denken auch nicht darüber nach, diese Grenze mal zu überschreiten. Also erstens, wir kennen die Grenze, ja. So, also bei uns ist graue Masse und Amygdala so im cremigen Zusammenspiel und eigentlich ganz gut, ne, ganz gut gepeilt und geeicht. Wir wissen, wo die Grenze des, okay, das darf ich nicht ist und wir wissen auch, wir übertreten diese Grenze nicht. Ich habe kein Verlangen danach, diese Grenze auszuloten oder zu übertreten. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Sache ist, dass Leute, die ja dann eher ein bisschen emotional, ne, und nachdenklich sind, auch wirklich mal aufstehen und dann den Mund aufkriegen. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, das ist, ja, ich denke, du hast recht. Es ist natürlich, ja, weiß ich auch nicht, es wäre schön. Ach, ich war. Es ist eine super ätzende Situation. Ich denke, du musst dich da überhaupt nicht. Ach Quatsch. Ich denke in solchen Situationen, es wäre einfach schön, so, weil der ich denke mir bei sowas, ich will jetzt nicht den Typen, ich will nicht die Aktion des Typen rechtfertigen, aber ich denke mir dann, gerade als Psychologiestudent, der hat es ja wahrscheinlich auch nicht besser gelernt. Oder der hat nicht die Erfahrung gemacht, die nötig ist. Oder vielleicht hatte nicht das Glück, wie wir halt irgendwie in einem Haushalt aufzuwachsen, wo einem sowas erklärt wird. Oder hat nicht die Erfahrung gemacht oder wie auch immer, wo du dann irgendwann in so einem reasonable Mittelpunkt da bist, wo du sagst, ah, okay, respektiere gerne dein Gegenüber. Du musst vielleicht irgendwie, das muss auch einvernehmlich sein und so weiter und so fort. Ja, oder es wurde ihm zu oft gesagt und jetzt ist es zum Fetisch geworden. Und jetzt findest du es geil, diese Grenze zu überschreiten. Du kannst, was auch immer. Und ich denke einfach an solchen Dingern so, ich will ja auch nicht den Typen der soll ja auch nicht irgendwie direkt in der siebten Hölle schmoren, der bräuchte einfach nur quasi wahrscheinlich Nachhilfeunterricht in Human Decency oder sowas und dann irgendwann so, respektiere dein Gegenüber. Nein heißt nein. Weißt du, solche Geschichten. Einfach aber du bist so in der Situation rules. Wirklich Sanitäter und Ersthelfer. Natürlich, so. Ja. Na, deswegen, also fürs nächste Mal, wir machen jetzt einfach mal, wenn ich das nächste Mal, also auch die Situation, das nächste Mal, wenn ich einfach denke, mal ein bisschen mehr prügeln. Zeit, genau, gar nicht prügeln, einfach mal früher aufstehen und einfach mal sagen, okay, und jetzt habe ich was gemacht und vielleicht ärgere ich mich darüber, dass ich das nicht richtig erkannt habe. Aber ich habe wenigstens was gemacht und muss mir jetzt nicht ein Leben lang vorwerfen, ich habe nichts gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt Situationen und es gab Situationen, wo ich mir dachte, ne, steh doch auf. Ich hatte letztens, war ich im Park und habe eine total abstruse Situation gehabt. Ich saß mit meinem Hund am Ententeich und neben mir saß ein, ich glaube, die waren Rumänier. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich kann immer nur so grob Osteuropa einstecken, aber ich meine Rumänien. Ich würde tippen auf Rumäne. Und okay. der hat da gegrillt im Park und mein Hund lief rum und spielte mit einem anderen Hund. Und dann, ich hab so einen kleinen Jack Russell. Und sie lief dann. Und der Hund von denen sprach Rumänisch und deswegen. Nein. Mein Hund spricht nicht mit Rumänen. Mein Hund ist höchst rechtsradikal. Wirklich, keine Chance, keine Chance. Die geht nur mit Deutschen vor die Tür. Und er warf dann so ein bisschen Hähnchenschenkel dahin, aber ich rief sofort, Lili, nee, hier hinkommen. Und sie trottete dann so ein bisschen beleidigt zu mir. Das nicht Problem war nur. Die rumänischen Hähnchenschenkel essen. Genau, nicht die rumänischen, nur deutsche Hähnchenschenkel. Und nein, also der Hund kam zu mir. Das Problem war, der Hund von dem anderen Mann, also nicht von dem Rumänen, nicht von mir, sondern von einem weiteren, von einem Deutschen, muss ich dazu mal sagen. Denn der Rumäne hat sich nicht falsch verhalten. Der hat es nett gemeint, aber. Also der Rumäne an sich, der verhält sich auch nicht nein, falsch. Der Rumäne an sich hat eine innige Beziehung zu Hähnchenschenkeln. Und nein, das war alles vollkommen nett und da habe ich nur gesagt, nee, mein Hund kriegt nichts von draußen, alles gut. Der Hund von einem anderen, ja, Hundebesitzer, hat sich allerdings so ein Hähnchenschenkel gemopst und lief dann auch die ganze Zeit im Kreis und der Mann rief dann auch, nein, hier Schluss. Und ich dachte mir, ja, das ist ja dein Hund schon mal gut unter Kontrolle. Und dann habe ich auch gesehen, warum. Denn dann sah er auf einmal, dass der ein Hähnchenschenkel von ihm hat und dann ging diese Situation los. Der Mann schrie auf einmal, also wirklich schrie, wie am Spieß. Du dumme Sau, guck mal, was ich jetzt mit dem Hund machen muss, jetzt soll ich den jetzt anschreien. Und die waren ungefähr 20 Meter voneinander entfernt und er nimmt den Hund, auch ungefähr Jack Russell Größe, an der Hundeleine und hebt ihn über seinen eigenen Kopf und geht 20 Meter mit dem gerade erstickenden, im Todesangst windenden Hund auf ihn zu. Also meinst du, sein Hund, der genau, der Hundebesitzer, Hähnchen. Nicht der Rumäne, sondern der Hundebesitzer, dessen Hund ein bisschen Hähnchen gegessen hatte. Ah, okay. Und wollte dann halt sagen, okay, Hunde dürfen nicht essen, ne? Was ich ihnen nicht gebe, ist bei mir ja genauso. Aber es ist halt dieses einfache, wenn mein Hund, als sie zum Beispiel zu mir kam, sie hatte auch so ein bisschen genascht, da habe ich ihr gesagt, gut gemacht, schön, damit sie, okay, ne, ich habe was Gutes gemacht, bin zu ihm gekommen und habe es nicht gemacht. Und das ist wieder dieses Lernen über Angst. Aber heute ist nicht die große Hundepsychologie-Sendung. Heute ist Sammeln und wir sammeln lustige Geschichten von Rumänen. Auf jeden Fall. Zurück zur Geschichte. Der Mann lief da wirklich, und es war ein grauenhaftes Bild. Also man sitzt daneben und denkt sich, kann doch nicht wahr sein. Und stand da vor dem Rumänen mit seinem Grill und brüllte dann los. Und neben mir sagte dann schon jemand, sag mal, bist du bescheuert? Ne? Und ich bin dann auch aufgestanden und sag mal, du Psycho, ja, lass den Hund runter und hör auf, den Mann anzuschreien. Ja? Das ist nicht, ne, ist nicht die Schuld von dem Mann, dass dein Hund Essen von anderen nimmt. Meiner macht das nämlich größtenteils nicht. Es sei denn, es ist was total Geiles wie ein Schweineohr oder so. Aber da kann ich auch nicht Nein sagen. Und, immer diese Rumänen, die Schweineohren im Park verteilen. Ne, wenn ich von fremden Leuten ein Schweineohr nehme, dann kommt meine Freundin auch und nimmt mich an der Leine und zieht mich einmal quer durch den Park, direkt zurück aufs Torture-Ship und dann geht's auch. auf jeden Fall, und das war so eine verrückte Szene. Und ich saß da wirklich da und war 10 Minuten ein bisschen perplex. Mich erschüttert sowas immer total. Und, total, also, du machst ja keine Vorstellung, wie manche Leute drauf sind. Ne? Ist also wirklich, und es tat mir so leid. Ich hätte den Hund am liebsten mitgenommen, weil ich mit der. Und dann kam auch einer dieser schlimmsten Sprüche: dieses, er tut dem Hund weh, und dann dieses, look what you made me do. Guck, was ich jetzt mit dem Hund deinetwegen machen muss. Ne? So, ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz beliebter Frauenschlägerspruch. Ne? So, schau, was du wieder mit mir machst, ne? was ich jetzt mit dir tun muss. Diese Entschuldigung für die eigene. Ja, psychopathische Anwandlung, die man da wieder gezeigt hat. Absolute Empathielosigkeit. Also man hat gesehen, der Hund war starr, der hat sich nicht bewegt, der war in Todesangst. Der denkt jetzt, ne? So. Und das Schlimmste ist, dass die meisten Hunde so nach 10, 20 Sekunden, wenn sie was gefressen haben, die wissen gar nicht mehr, was los war. Ne? Wenn der Hund dann zu dir kommt und dann haust du den, wenn er zu dir kommt, dann denkt er sich nur, okay, zu dem komme ich jetzt nicht mehr so schnell. Unheimlich traurige und krasse Geschichte. wir sind drauf gekommen, genau, Zivilcourage. Und da habe ich so ein bisschen Zivilcourage gezeigt, aber ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil ich hätte noch früher was sagen können. Also bevor die beiden Kollegen neben mir im Park gesagt haben, lass das sein. Naja. Ja, Funny Times mit Creamspeak. Funny Time mit Creamspeak, your provider of rapey Subway stories and and abused animals. Ja, damit können wir wirklich aufhören. Wenn unsere Zuhörer, und das habe ich auch damals in der im Rauch, auf dem Raucherbalkon bei der Nacht der Podcast gesagt, ich denke, wir machen unseren Podcast, um unseren Zuhörern zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Auch nicht alleine mit dieser Verzweiflung, okay, ich würde jetzt gerne Zivilcourage zeigen, kann das jetzt aber gerade nicht, weil ich mich nicht in der Lage fühle oder nicht weiß, was ist das Richtige, was ich jetzt mache. Ich brauche jetzt jemanden, der mir sagt, mach das oder mach das nicht. Und manchmal geht's einfach nicht. Und ich meine, du musst dich jetzt auch nicht dafür geißeln, versuch aus der Situation zu lernen. Und genauso wie in meiner Situation, ich hätte viel früher, als der den Hund schon hochgenommen hat, hätte ich was sagen müssen. Oder mit diesen rechten Jugendlichen oder rassistischen Jugendlichen. Oder wie ich eben, als ich die Story erzählt habe und erstmal rumgestammelt habe, weil ich überlegt habe, wie man jetzt diese Situation mit der thailändischen Frau und dem deutschen Mann politisch korrekt beschreibt und dann nachher irgendein halbgaren Blödsinn da von mir gegeben. Ihr seid nicht alleine da draußen. Wir alle sind manchmal und manchmal ganz besonders verunsichert und wissen nicht, wie wir mit der Welt heutzutage klarkommen sollen. Aber manchmal reicht es doch wirklich einfach zu sagen, wir ziehen uns jetzt Lack und Leder an, fahren eine Runde mit dem Torture-Schiff rum, hauen uns ein bisschen und am nächsten Tag sitzen wir wieder in der Sparkasse und kümmern uns um die Girokonten. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns heute. Ihr da draußen und wir hier drin. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Haltet durch. Lasst ab und zu mal das Haltet Handy die Ohren, aus. Steff. Das war ein wunderschönes Outro, Mascho. Wir Bis wünschen euch eine mal. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal mit Mascho und Max und Creamspeak.